geht's ab, geht's 3 Tage, mach. Nächste Party kommt bestimmt 3 Tage, mach. After Hour, volle Hour, 3 Tage, mach. 3 Tage, mach, jetzt wirst du langsam schwach. Volle Kanne, Einwurf, 3 Tage, mach. Paniert und Ding Dong, Ding Dong, 3 Tage, mach. Bunte Pillen, Fete, 3 Tage, mach. Puls wie ne Rakete, 3 Tage, mach. Punkt, Punkt, Komma, klar, 3 Tage, mach. Du warst gestern auch schon da, 3 Tage, mach. Spiel klein an der Mann, wer ist 3 Tage, mach. Du und deine Oma sind 3 Tage, mach. Nase voll, Pimmel schrumpf, 3 Tage, mach. Essen doof, schlafen doof, 3 Tage, mach. Banane in der Birne, 3 Tage, mach. Boller, Buden, Dirne, 3 Tage, mach. Punkt, Punkt, Komma, klar, 3 Tage, mach. Du warst gestern auch schon da, 3 Tage, mach. Spieglein an der Mann, wer ist 3 Tage, mach. Du und deine Oma sind 3 Tage, mach. Nase voll, Pimmel schrumpf, 3 Tage, mach. Essen doof, schlafen doof, 3 Tage, mach. Banane in der Birne, 3 Tage, mach. Boller, Buden, Dirne, 3 Tage, mach. Punkt, Punkt, komm mal klar, 3 Tage, wach. Du warst gestern auch schon da, 3 Tage. drei Tage wach. Du warst gestern auch schon da, drei Tage wach. Spieglein an der Wand ist vorbei. Spieglein an der Wand ist vorbei. Spieglein an der Wand ist vorbei. Bestimmt drei Tage wach. After Hour, vor der Hour. Drei Tage wach. Drei Tage wach. Jetzt wirst du langsam schwach. Volle Kanne, Einwurf. Drei Tage wach. Paniert und ding, dong, ding, dong. Drei Tage wach. Bunte Brillen, Fete. Drei Tage wach. Puls wie ne Rakete. Drei Tage wach. Punkt, Punkt, Komma, klar. Drei Tage wach. Du warst gestern schon da, drei Tage wach. Spieglein an der Wand, wer ist drei Tage wach? Du und deine Oma sind drei Tage wach. Nase voll, Binde schrumpft, drei Tage wach. Essen doof, schlafen doof, drei Tage wach. Banane in der Birne, drei Tage wach. Voller Boden, Dirne, drei Tage wach. After Hour, vor der Hour, drei Tage wach. Drei Tage wach, jetzt wirst du langsam schwach. Volle Kraft.